Zeugin Hedwig Hörs, Deutschland, Hausfrau, 57 Jahre, 113. Verhandlungstag, 19.11.1964. Eine Geborene, sagten Sie? Hänsel. Hänsel. Sie sind wie alt? 57. 57 Jahre alt. Sind Sie verheiratet? Nein. Verzeihung, Sie sind verwitwet. Ja. Verwitwet, nicht mehr verheiratet. Und Sie wohnen wo? Ludwigsburg. Haben Sie einen Beruf? Nein. Nein. Frau Hess, es ist von einem der Zeugen, die wir in den letzten... Ich habe noch zusätzliche Fragen zur Person. Ja, bitte? Die Zeugin sagt eben, sie hat keinen Beruf. Ich möchte gerne wissen, wovon die Zeugin lebt, welche Einkommensverhältnisse sie hat, ob sie von irgendeiner Seite unterstützt wird, wenn ja, von welcher Seite. Und aus welchen Gründen? Für die Frage der Glaubwürdigkeit sind die materiellen Verhältnisse von absoluter Bedeutung. Herr Vorsitzender, wenn ich als Verteidiger... Entschuldigung, ich dachte, Sie seien fertig. Von absoluter Bedeutung. Nicht umsonst schreibt der Gesetzgeber vor, dass der Zeuge zur Person anzugeben hat, welchen Beruf er hat. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung für die Prüfung der Glaubwürdigkeit der Zeugin, ob sie etwa von Organisationen, denen ihr Mann früher angehörte, unterstützt wird, ob sie oder in welcher Weise sie ihren Lebensunterhalt bestreitet. Ich bitte, diese Fragen an die Zeugin zu stellen. Wenn sollten Sie auf einem anderen Standpunkt stehen, Herr Direktor, ich vermute das durch Ihr Kopfschütteln vorhin, dann bitte ich um einen dezidierten Gerichtsbeschluss. Jawohl. Und zwar für jede dieser Fragen. Stelle die erste Frage an die Zeugin. Da sie hier angegeben hat, dass sie keinen Beruf hat, wovon sie lebt. Es steht in § 68 an sich nicht drin, dass der Zeuge angeben muss, wovon er lebt, sondern es steht drin, dass er angeben muss, welchen Beruf er hat. Und wenn ein Zeuge einen Beruf nicht hat, sind diese weiteren Fragen ihrerseits gesetzlich zunächst nicht vorgeschrieben. Ob sie aus anderen Gründen gestellt werden können, das sei dahingestellt, Herr Direktor, jedenfalls. Sie ergeben sich ja nicht expressis verbis, aber implicite aus dem Gesetz. Was sollte der Gesetzgeber sonst für einen Grund haben, anzuordnen, dass der Zeuge nach seinem Beruf zu fragen ist? Um den Zeugen, die Identität des Zeugen festzustellen. Genau das. Nur die Identität. Und nicht seine Lebensumstände? Bitte? Und nein, nicht seine nur eben die Identität. Nun schön, also dann stelle ich mit Rücksicht auf die Prüfung der Glaubwürdigkeit der Zeugin zunächst die Frage, da sie angegeben hat, sie hat keinen Beruf, wovon sie lebt. In dieser Frage und gestatte mir nur dazu auszuführen, wenn die Verteidigung nicht berechtigt sein soll, zu fragen, ob Zeugen, die von Dr. Kaul hier gestellt worden sind, der Kommunistischen Partei angehören, dann ist diese Frage allemal unzulässig. Ich widerspreche selbstverständlich auch den weiteren Fragen in der gleichen Richtung, aber ich bitte dann ebenso wie Herr Dr. Kaul um einen Gerichtsbeschluss. Ich habe die Zeugin nicht gefragt, ob sie der NSDAP angehört. Und ich habe die Zeugin nicht gefragt, in welchen Beziehungen sie zu den Geheimorganisationen der SS steht, sondern ich wünsche zu wissen, nachdem die Zeugin angegeben hat, dass sie keinen Beruf ausübt, 57 Jahre alt ist, wovon sie lebt. Vielleicht ergibt sich sogar zugunsten der Verteidigung, dass sie ausnahmsweise als Witwe eines... Moment, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, zur Ausführung wird Ihnen jetzt nicht das Wort gegeben. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Antrag zu stellen. Und der Antrag lautet, dass die Frau gefragt wird, erstens, wovon sie lebt. Und zweitens hatten Sie noch gefragt, ob sie von dritter Seite unterstützt würde, eventuell von wem. Und wenn ja, von irgendeiner Organisation, der frühere SS-Angehörige angehören. Jawohl. Ich widerspreche auch diese Frage. Vielleicht kann uns der Professor Kaulmer hier erzählen, von wem er bezahlt wird. Sehen Sie, Herr Rechtsanwalt Gerhard, ich wünsche hier keine persönlichen Unterredungen. Das wissen Sie genau. Nun, Frau Zeugin, nachdem Sie über Ihre Person uns Auskunft gegeben haben, Folgendes. Es hat uns ein Zeuge in der letzten Verhandlung erzählt, dass Ihr verstorbener Mann einmal einen Knöchelbruch gehabt haben soll und infolge dieses Knöchelbruchs eine Zeit lang seinen Dienst nicht hätte versehen können. Für uns ist es von Interesse zu wissen, ob das wahr ist und was daran ist. Herr Vorsitzender, darf ich Sie bitten, die Frage insoweit zu vervollständigen, dass uns der Zeuge erzählt hat, der damalige Lagerkommandant Höss sei vom Pferd gestürzt. Herr Direktor, wie Sie wollen. Entschuldigung, wenn ich noch einmal Ihre weitere Befragung unterbrechen muss. Ich meine, dass es notwendig ist, erst hier Klarheit zu schaffen, ob die Fragen zur Person gestellt werden. Das ist keine Frage zur Person, sondern, wie Sie selbst ausgeführt haben, eine Frage zur Glaubwürdigkeit. Und über diese Frage wird gleich im Anschluss an die Vernehmung der Zeugen entschieden. Und dann können Sie die Frage eventuell noch stellen, wenn das Gericht sie zulässt. Bitte schön. Also, Frau Höss, es ist so, der Zeuge hat gesagt, Ihr verstorbener Mann sei damals in Auschwitz vom Pferde gestürzt und habe sich einen Knöchelbruch zugezogen, habe infolgedessen längere Zeit nicht seinen Dienst nachgehen können. Wissen Sie etwas davon? Ja. Und was wissen Sie davon? Es war nicht der Knöchel, es waren die Rippen. Bitte? Die Rippen hat er gebrochen. Die Rippen hat er gebrochen? Ja. Wissen Sie noch, wann das ungefähr gewesen ist? Nein, ich kann leider keine Zeit angeben. Ich weiß, kann nur so viel sagen. Es war zur Einäscherung von Frau Cäsar, dass wir Ehefrauen mit den Wagen mitfahren durften und ich auf diesen Wege meinen Mann, ich glaube, in Nikolai im Lazarett besuchen durfte. Haben Sie damals mit Ihrem Mann zusammen gewohnt in Auschwitz? Ja. Ja. Und wissen Sie gar kein Jahr mehr, wann das gewesen sein kann? Es könnte 42 gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wissen Sie, zu welcher Jahreszeit es war, ob es Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter war? Vielleicht Spätsommer, ich weiß, aber ich weiß es wirklich nicht. Ja. Wissen Sie, ob Ihr Mann in dieser Zeit längere Zeit im Bett lag oder krank war und seinem Dienst nicht nachgehen konnte? Ja, er lag im Krankenhaus oder Lazarett. Im Lazarett. Und auch später noch daheim. Und wissen Sie ungefähr, wie lange das Ganze gedauert hat? Nein. Das wissen Sie nicht? Nein. Mhm. Waren es Wochen, Monate oder gar ein halbes Jahr oder noch länger? Ein üblicher Rippenbruch, ich weiß nicht. Ja, also es gibt Rippenbrüche, wo die Leute überhaupt nicht ins Krankenhaus kommen. Und es gibt Rippenbrüche, die sehr schwer sind. Also das kommt ganz auf den einzelnen Fall an. Das kann ich nicht so ohne weiteres beurteilen. Ich weiß es nicht. Sie wissen gar nicht mehr, ob er Wochen oder Monate deshalb krank gelegen hat. Bei Wochen wird es gewesen, aber ich kann Sie es können nicht, es nicht sagen. Sagen. Hm. Hm. Hm. Herr Rechtsanwalt-Eckert, Sie hatten die Zeugin benannt. Frau Zeugin, können Sie sich daran erinnern, dass Sie einmal zusammen mit Ihrem Mann in Karlsbad waren zu einer Kur? Ja. Können Sie sich daran erinnern, wann das war? Ja, aber ich muss erst nachdenken. November 42. Dankeschön. Wissen Sie zufällig, wer Ihren Mann im Lager vertreten hat, als er bei dieser Kur war? Nein. Wissen Sie nicht. Und dann noch eine ganz andere Frage, von der ich auch nicht weiß, ob Sie sie beantworten können. Können Sie sich an einen Sturmbannführer namens Hartjenstein erinnern? Ja, aber an sich hatten wir wenig Verkehr. Ich bin wenig im Casino gewesen. Und es ist nur oberflächlich. Können Sie seine äußere Erscheinung noch schildern? Er war groß. Hager. Aber es ist schon so lange her, ich weiß Wissen Sie noch ein Charakteristikum der Nase oder der Augen oder der Haare? Nein. Wissen Sie nicht? Er war ja meines Erachtens bei der Truppe. Ich weiß es auch aber nicht. Nein, Sie wissen es nicht mal. Danke, ich habe keine weiteren Fragen. Frau Zeugin, ich hätte noch eine Frage. Können Sie sich entsinnen, ob Ihr Mann vom Krankenbett aus Dienstgeschäfte wahrgenommen hat? Nein, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht oder ist es nicht der Fall gewesen? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Mhm. Und wie lange hat denn diese Kur in Karlsbad gedauert? Das waren nur 10 Tage. Nur 10 Tage. Ich habe noch eine Frage in diesem Zusammenhang. 42. Im November 42. Ja. Können Sie sich daran erinnern, dass Sie damals in Karlsbad den jetzigen Angeklagten Mulka getroffen haben? Nein. Danke. Wir werden jetzt über die Frage des Rechtsanwalts Kraul entscheiden. Ihr Mann selbst hat über diesen Reitunfall Folgendes geschrieben. Bei dem Reitunfall 1942, wo ich gerade neben einem Stein zu liegen kam, als der schwere Hengst auf mich stürzte, so kam ich mit stumpfen Rippenbrüchen davon. Würde Ihnen das eine Gedächtnisstütze sein für die Dauer der Erkrankung? Nein. Leider, nein. Danke. Ja. Herr Staatsanwalt, haben Sie noch eine Frage? Frau Zeugin, in welchem Lazarett war Ihr Ehemann denn, nachdem das passiert war? Sie sagten, Sie seien nach Nikolai gefahren zur Beerdigung. Nein, wo die Einäscherung war, weiß ich nicht mehr. Aber ich meine, und ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, das Lazarett war in Nikolai. In Nikolai, wo liegt denn das ungefähr? Liegt das weit von Auschwitz weg? Ist war oder war es in der Nähe? Gut, Sie können es nicht mehr sagen. Ich darf der Zeugin aus der Vernehmung des Dr. Cäsar von Blatt 10.528 der Akten vorhalten, dass der Dr. Cäsar angegeben hat, seine Frau sei im Oktober 1942 in Auschwitz an Typhus verstorben. Bietet Ihnen das nun eine weitere Erinnerungsstütze? Kann es Oktober 1942 gewesen sein? Ja, das ist es ja. Das sagte ich ja schon. Und ich darf dem Gericht in diesem Zusammenhang ein Blatt aus dem Tagebuch des Professors Krämer überreichen, mit dem Antrag, die dortige Eintragung vom 6. Oktober 1942 zu verlesen. Und der heißt, dass der Obersturmführer Endres sei vom Motorrad gefallen und der Kommandant Höss vom Pferd gestürzt. Dankeschön. Sie haben eben einen Vorhalt gemacht aus der Vernehmung Cäsar. 10.528. Da steht aber der vorletzte Absatz, drittletzte Zeile. Meine Frau ist im Oktober 1942 in Auschwitz an Typhus verstorben. Ja. Oktober 1942. Die Zeugin hat gesagt, es könnte also im Spätsommer gewesen sein. Sie konnte sich genau nicht festlegen, aber das würde mit dieser Bekundung und übereinstimmen. Zusätzlich 6. Oktober. 6. Oktober. Obersturmführer Endres auf sein Motorrad gestürzt, Verband angelegt, der Kommandant Höss vom Pferde gestürzt. Obersturmführer wird noch immer nicht zurück. 6. Oktober 1942. Ja, das würde ja also zeitlich alles übereinstimmen. Sonst darf ich die formelle Verlesung dieser Tagebucheintragung beantragen? Ja. Das ist prozessual unzulässig, denn wenn ich mich recht erinnere, lebt der Zeuge Krämer ja noch. Müsste er dann als eigene Bekundung hier geben. Aber ich glaube, wir brauchen uns über diesen Teil der Angelegenheit nicht weiter zu streiten. Der Professor Krämer hat die Identität dieser Fotokopie mit dem von ihm verfassten Tagebuch bestätigt. Infolgedessen sehe ich nicht das geringste Bedenken, eine Eintragung in diesem Tagebuch verlesen zu lassen. Ja, also zunächst kann sie ohne weiteres verlesen werden, um ihre Existenz zu beweisen. Der Herr Herr Staatsanwalt will aber nicht die Existenz der Fotokopie beweisen, sondern er will beweisen, dass der Kommandant Höss am 6. Oktober vom Pferd gefallen ist. Und das ist der Inhalt einer Zeugenaussage. Wenn er vom Pferd gefallen ist, ich will lediglich damit beweisen, dass auf dieser Fotokopie steht, dass der Kommandant Höss an diesem Tag vom Pferd gefallen ist. Ich würde sagen, es ist aber zumindest damit bewiesen, dass es am 6. Oktober geschrieben worden ist. Das wäre schon sehr wichtig. Also, wir werden dann auch darüber beschließen. Sie wollen nur gelesen haben, Herr Staatsanwalt? Ja? Wie sind die Akten denn von der Kommandantur in die sogenannte Villa Höss verbracht worden? Wissen Sie das noch? Was für Akten, Herr? Die Dienstakten, die der Kommandant Höss bearbeitet hat. Meine Frage an die Zeugen, wie sind die von der Kommandantur in die Villa verbracht worden? Ja, zunächst, Herr Rechtsanwalt, müsste man doch einmal feststellen, ob überhaupt Akten dorthin verbracht worden sind. Ja, kann die Frage auch diese. Aber ich möchte dann konkret gleich fragen, weil hier möglicherweise Widersprüche kommen. Kennen Sie den Angeklagten Barecki? Kennen Sie einen Angeklagten Barecki? Er war dort, welchen Dienstrang hat er? Der Angeklagte Barecki, und deswegen meine Frage hier, lässt sich oder hat sich dahingehend eingelassen, dass er Läufer der Kommandantur gewesen sei. Und zwar im Frühjahr 1943, dass er die Akten von der Kommandantur in die Villa Höss verbracht habe und da wiederholt hier die Zeugin gesehen habe. Deswegen meine Frage, ob Sie sich möglicherweise an diesen Angeklagten erinnern. Was war er damals, was hat er da? Läufer der Kommandantur. Ja, ein Dienstgrad, SS-Mann oder Sturmmann. Ja, Sturmmann. Oder? Sturmmann. Also kennen Sie einen Sturmmann Barecki, der öfter in Ihrem Haus gewesen sein soll und soll auch Akten dorthin gebracht haben? Namen sagen mir nichts. Ja, vielleicht können Sie sich mal ansehen, den Angeklagten Barecki. Ja, stehen Sie mal auf. Sie glauben, dass Sie sich an ihn erinnern? Ja. Ja. Können Sie uns sehen, ob das noch im Frühjahr 1943 der Fall war, dass Sie ihn dort gesehen haben? Halten Sie es für möglich? Ja, das ist möglich. Danke. So, bitteschön. Zehn Tage im November 1942 in Karlsbad zur Kur waren. Ja. Waren da die Folgen des Reitunfalls Ihres Mannes behoben? Ja. Dankeschön. Bitte schön. Haben Sie den Angeklagten, damaligen Adjutanten Mulka, gekannt, Frau Zeugin? Ja. Ist er öfters in Ihrem Haus gewesen? Öfters? Das wissen Sie nicht mehr, das können Kann Sie nicht sagen. Sagen. Ja. Haben Sie aufgrund irgendwelcher konkreter Erfahrungen aus der damaligen Zeit eine Vorstellung darüber, was der Adjutant gemacht hat im Lager? Nein. Darüber können Sie nichts sagen. Hat er Ihren Ehemann vertreten? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie erst nicht. Gab es außer dem Angeklagten Mulka zur damaligen Zeit noch einen anderen Adjutanten? Ich weiß nicht. Das wissen Sie nicht. Dankeschön. Sie haben uns vorhin eine Beschreibung gegeben über die Person des Hartjenstein. Konnte man Hartjenstein eventuell mit Mulka verwechseln, wenn man ihn nicht näher kannte? Das kann ich heute beim besten Willen nicht mehr sagen. Können Sie nicht mehr sagen. Es wird ein folgender Beschluss verkündet. Die Fragen des Rechtsanwalts Dr. Kaul an die Zeugin Höss. Wovon sie lebe, ob sie von dritter Seite, etwa von einer Organisation, unterstützt werde, werden als nicht zur Sache gehörig zurückgewiesen. Die Stellung dieser Fragen ist auch nicht erforderlich zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Zeugin. Zweitens, der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Verlesung der Fotokopie des Eintrags des Zeugen Krämer in seinem Tagebuch vom 6. Oktober 1942 wird zurückgewiesen, da der Zeuge noch lebt und zu der durch die Verlesung etwa zu beweisenden Tatsache vernommen werden kann. Frau Zeugin, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja. Wollen Sie den Eid in religiöser oder in Bürger?